Dann glaube ich, können wir auch direkt anfangen, denke ich, oder? Bei mir pingt es zwar noch sehr viel, aber es ist 21:02 und ich eröffne damit um 21:02 die heutige Bufo-Sprechstunde. Bevor jetzt aber bei Seekor wieder die Verbindung wegbricht, gebe ich ohne Umschweife direkt weiter, was es denn von der letzten Woche zu erzählen gibt. Nicht sonderlich viel. Ich war am Wochenende halb privat unterwegs. Ich war zum interessanten Seminar und habe demzufolge nicht sonderlich viel mitbekommen. Was ich allerdings mitbekommen habe, ist, dass wir eine Pressemitteilung verschickt haben, die nicht ganz optimal war. Aber ich glaube, dazu gibt es wieder noch Fragen und über die diskutieren wir dann noch. Ansonsten ja, im Augenblick, wie gesagt, alles ruhig. Gut, wie schaut es denn mit den anderen Bufos an? Ich habe gerade keinen genauen Überblick, wer da ist. Ich habe aber Astrid und Carsten schon gehört. Nachträge von eurer Seite? Nö, also von meiner Seite her nichts Großes. Die Woche war ruhig, bin beruflich halt eingespannt und am Wochenende ein bisschen Lazarett zu Hause. Ansonsten heute Abend erst wieder hier. Möchtest du was von mir hören, oder? Ja klar, also ich hatte dich gerade noch nicht gesehen. Du hast natürlich jederzeit das Wort, wenn du willst. Also ich war am Wochenende in Baden-Württemberg. Wir haben ein Wahlkampftreffen gehabt, wo ich extrem begeistert war. Wir haben Kampagnen ausgearbeitet, wir haben diverse Aktionen ausgearbeitet. Da sind wir relativ weiter. Das Plakat, was vom Paki kam, war relativ positiv angenommen, wurde ein bisschen verändert. Darüber wurde gesprochen. Der Claim gab es Diskussionen, wie immer bei uns und bei den Plakaten als solches auch. Allerdings die Claims gab es zwei Stück, die ich jetzt nicht unbedingt nennen will. Diese zwei Claims wurden dann hitzig diskutiert, aber ich war dann im Endeffekt stolz auf die Piraten da unten, weil die sich nicht irgendwie über 2 Tage drüber gestritten haben, sondern nach gefühlt irgendwie einer halben Stunde haben die dann gesagt, okay, dann machen wir das ganz einfach, dann arbeiten wir halt für alle beide Claims was aus. Das brachte was. Das Einzige, was Baden-Württemberg ganz dringend braucht, ist Unterstützung bei den also bei den Unterstützungsunterschriften. Da werde ich morgen in der Folgerunde noch was sagen, diesbezüglich eine Telefonnummer, wer sich darum kümmert, das ist ein Michael aus Stuttgart. Den könnt ihr dann anrufen und oder halt per E-Mail oder sonst was dergleichen anfragen. Es ist halt ganz wichtig, dass wir sie sammeln, weil jeder Kreis oder jeder Wahlkreis, besser gesagt, muss eine eigene AV aufstellen und eigene Kandidaten und braucht, glaube ich, an die 150 Unterschriften. Und es wäre halt gigantisch, wenn wir als Piraten das so weit hinkriegen, dass wir die Baden-Württemberger unterstützen. Davor war ich auch in irgendwelchen anderen Veranstaltungen. Ich war eine Woche vorher in Erfurt. Das war auch sehr angenehm, war ein FSA, glaube ich, und abends eine schöne Party mit Bruno gemacht und vielen Flüchtlingen und auch vielen anderen. Es war relativ angenehm in der letzten Zeit, außer jetzt das eine da mit dieser PM. Habe ich gerade eine Rückfrage, Christos? Ja. Dann mach die gleich. Also wenn ich jetzt, bevor es jetzt irgendwie weitere Fragen zu der PM gibt, ja, ich habe sie freigegeben, kein anderer. Der Seko war das Wochenende nicht da und die hauptsächliche Verantwortung für diese PM trage ich. Bevor ihr dann weitermacht mit der PM, ich würde noch kurz fragen, ob von den anderen Bufos noch jemand was nachzutragen hat von der letzten Woche und dann können wir gleich direkt in die Fragen gehen. Ja, ich kann gerne noch was sagen. Ich hatte letzte Woche auch irgendwie einiges zu tun. Und zwar hatte ich am Montag einen Termin bei Radio Erft, so einem Lokalsender bei mir hier in der Gegend, für ein Hintergrundgespräch. Das war insgesamt recht positiv. Dann war ich 3 Tage in Berlin, war in der BGS, um ein paar Dinge abzuarbeiten, da mich durch ein paar Unterlagen zu wühlen. Habe mich mit diversen Leuten getroffen, hatte ein tolles Gänseck-Mumble am Dienstag. Am Donnerstag gab es die Präsi von unserem Web-to-Print-Wahlkampfshop, wo leider nur sehr wenig Leute da waren. Ansonsten habe ich mich am Sonntag in der LGS getroffen mit dem Schatzmeister und dem Gänseck aus NRW, um ein paar kurze Dinge zu besprechen und ansonsten mit meinen Beauftragten. Ja, das war's. Esmeralda? Bei mir war es reines Tagesgeschäft. Also nichts großartig Interessantes. Carsten? Ich war schon. Ah, okay, gut, das habe ich dann auch kurzer Bericht. Alrighty, dann glaube ich, habe ich jetzt alle anwesenden Bufos soweit schnell durch. Jetzt, wir haben Wortmeldungen im Pet-Chat. Nochmal für euch alle die Info, bitte Meldungen heute im Pet-Chat, weil sonst kann ich natürlich bei einem einzelnen Kanal nicht sehen, wer gerade ans Rednermikro geht. Nicht im Pet-Chat, sondern im Pet selbst natürlich. Die Kyra hat es gerade nochmal reingepostet. Es ist die 325 im Dicker in der dicken Engel-Instanz. Also, Numero Uno, Bam Bam. Ja, hi. Ich hätte gleich drei Anliegen. Erstes ist ganz kurz. Christus, diese Flüchtlingsfreifunk-Geschichte hat sich verzögert hier aus diversen etwas negativen Gründen, ist aber immer noch eigentlich aktuell und ich melde mich dann, wie besprochen, bei dir, sobald das hier irgendwie ein bisschen Formen annimmt. Numero zwei ist, ich habe mir die letzte UFO-Sprechstunde nochmal angehört, weil ich da mittendrin irgendwie weg musste. Da gab es dann so die Diskussion, da reden wir lieber nicht mit der Bild-Zeitung oder so. Dann hieß es, sagte, beziehungsweise dann sagte Sekor auch, naja, wir können die auch nicht so ganz ignorieren, wenn wir nicht mit ihnen reden, schreiben sie, was sie wollen. Ja, guter Punkt. Ich wollte dazu aber nochmal sagen, irgendwie natürlich kann man auch durchaus gegenüber anderen Medien erwähnen, wenn einem eine Berichterstattung nicht gefallen hat. So, das fiel mir dazu irgendwie noch ein. So, und Punkt 3 ist, ich hatte so eine Idee, weil das Format der Bufo-Sprechstunde irgendwie so eine Diskussion war und ich habe da so ein ganz interessantes und kreatives Format irgendwie im Kopf irgendwie und das würde ich gerne mal kurz schildern, Sekunde. So, also folgender Vorschlag, wie wäre es denn, wenn wir quasi mal so alle Sachen, die da in der letzten Bufo-Sprechstunde an Ideen kamen, irgendwie in ein Konzept integrieren. Und das würde ich mir dann so vorstellen, man macht halt die ersten 40 Minuten die Bufo-Sprechstunde in dem Format, wie wir sie bis jetzt hatten, und reserviert die 20 letzten Minuten, also das letzte Drittel, für ein spezielles Thema. Ja? Und das würde man dann zum Beispiel so machen, dass dann die eine Woche zum Beispiel die Basis mehrere Themen vorschlägt, über die abgestimmt wird, welche davon da hinkommen. Und der Bufo sucht sich eins aus und das nächste Mal machen wir es wieder umgekehrt. Der Bufo schlägt ein paar Themen vor, mindestens zwei, und die Basis sucht sich eins aus. Das wäre dann fair, das wäre einmal bottom-up, einmal top-down und schön demokratisch. Und das... ja, und was ich dann, wenn das die Leute ein schönes Format finden, würde ich vorschlagen, dass man dieses Spezialthema, diese letzten 20 Minuten, dass man da die Aufzeichnung ausstellt. Und der Trick dabei ist, es gibt halt genug Leute, die hören sich das als Podcast und so weiter an, ja. Dann moderieren wir das ganze Ding an und um es aber wirklich hören zu können, muss man hier an der Bufo-Sprechstunde teilnehmen und dann hätten wir vielleicht auch bald wieder ein paar Zuhörer mehr. Ist vielleicht ein bisschen subversiv, aber was haltet ihr von der Idee? Du hast mich jetzt gerade irgendwie angesprochen. Also Punkt 1 war, dass du mich nicht angerufen hast. Gut, passiert. Wenn du Zeit hast, mach es. Punkt 2 bin ich auf Sekurs Linie. Klar ist die Bildzeitung, wie sie ist. Allerdings hat sie, möchte ich mal daran erinnern, war sie die Bild Online auf dem BPT das erste Medium, was uns positiv berichtet hat, die im Endeffekt dafür gesorgt hat, dass wir wieder positiv in den Medien waren auf dem BPT. Ich persönlich, ob ich sie mag oder nicht, sei mal dahingestellt, ich lese sie nicht, ich finde sie nicht gut, aber sie hat eine gewisse Reichweite und aus den Marketing-Aspekten wäre es fatal, wenn wir als Piratenpartei sagen würden, die ist total, dass wir kein Interview führen. Also verstehe nicht, warum wir es nicht machen sollten. Zum Dritten, jetzt über organisatorische Sachen, wir können auch eine offene Runde weitermachen, aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt in der Richtung, ich habe mir darüber, ehrlich zu sagen, keine Gedanken gemacht. Also ich habe keine Schmerzen mit nach 10 Uhr oder nach, wenn es da keine Aufnahme mehr gibt, dass wir sagen, wir machen eine offene Runde. Also ich sehe da kein Problem drin, das zu machen. Cool. Also im Punkt 2 hast du mich ein bisschen falsch verstanden. Ich sagte ja, das bezieht sich nicht nur auf die Bild-Zeitung, ja. Es bezieht sich generell darauf, dass man weiter natürlich auf jeden Fall mit den Leuten redet, ja, aber dass man ja durchaus erwähnen kann, dass einem irgendwo eine Berichterstattung mal nicht gefallen hat, ja. So, dass man halt trotzdem weiterredet und dann sagst du, naja gut, die haben halt irgendwie komisches, das komische, also da hat die Berichterstattung irgendwie nicht gefallen, was die gemacht haben oder so. Ja. Also das kann man ja durchaus also mit den Vertretern. Was ich mich total dagegen wehre, ist gegen irgendwelche Medienvertreter, dass man sie basht. Das hatte, glaube ich, der Seko vor einem Jahr gesagt, das funktioniert so nicht. Wir können nicht auf die Pressevertreter einschlagen, weil uns irgendwas nicht gefällt. Dann brauchen wir uns auch nicht zu wundern, dass wir dann irgendwas Negatives bekommen. Okay, ja, na gut, ich meine, wir haben eigentlich nicht auf die Pressevertreter eingeschlagen und wir hatten schon sehr viel negative Presse. Wenn sich das jetzt bessert, ist das natürlich erfreulich. Ich kann dir jetzt 10 Tweets geben, wo wir auf die Presse eingeschlagen haben. Aber darum geht's nicht. Ich will keinen Dialog mit dir zu führen. Ich glaube, da brennt es anderen Leuten. Die wollen was anderes noch sagen. Ja, davon abgesehen muss ich auch mal ein bisschen auf die Zeit gucken. Deswegen muss ich jetzt weitergehen zur nächsten Frage. Der ROP hat sich im Pad gestrichen oder jemand hat ihn gestrichen. Ich sehe ihn aber auch nicht im Kanal gerade. Dann ist der Grumpy als nächster dran. Jetzt habe ich nicht schnell genug gestrichen, Christos. Ich wollte einfach nur fragen, weil ich das gerade akustisch nicht gehört hatte, die Bavü-Geschichte mit den Unterschriften sammeln und den Entwürfen und so weiter morgen Abend in der Polge-F-Runde nochmal? Also die Entwürfe werde ich nicht freigeben, weil das ist eine absolute reine Bavü-Geschichte. Es gibt am Donnerstag eine Mumble, wo sich alle Leute treffen um 19.30 Uhr. Ich glaube, da sind auch die Rainer Pfälzer dabei mittlerweile. Das ist so eine Wahlkampfgeschichte geworden. Bavü meinte ich einfach, dass es morgen Abend jemanden geben wird, den ich vorstelle, also zumindest die Telefonnummer und die E-Mail, wo man sich melden kann, wo man sie unterstützen kann, also Unterschriften sammeln. Und da müssen wir definitiv ganz schnell was machen. Dankeschön. Tschüss. Gut, das war Grumpy. Dann Tom vom ICT, Kollege Gansko. Ja, moin. Allzu oft bin ich ja nicht hier. Können wir jetzt auch schon Fragen stellen, die erst später im Pad auftauchen? Ja, Fragen am Mikro werden bevorzugt behandelt. Wenn du eine Frage aus dem Pad vorpushen willst, damit sozusagen natürlich jederzeit. Okay, es geht um Zeile 37, damit um die Geschichte um die PM. Was zieht ihr für Konsequenzen aus dem, was da passiert ist und wie soll es in Zukunft verhindert werden? Ist das jetzt an mich oder an alle? Das ist primär an dich als Verantwortlichen, aber gerne können auch die anderen dazu antworten. Die Frage wäre erstmal, was ist denn passiert? Danke. Was ist denn grundsätzlich passiert, was du so schlimm findest, Thomas? Dass etwas als Parteimeinung veröffentlicht worden ist, was programmatisch nicht nur nicht gedeckt ist, sondern auch meiner Meinung nach zumindest konkret einem Programmbeschluss widerspricht, nämlich dass wir Bundeseinsätze nur unter der Maßgabe, dass es dazu tatsächlich entsprechende Beschlüsse auf Regierungsebene, sprich Parlamentsebene gibt, bevorzugen, beziehungsweise tatsächlich dort einfordern. Und wie gesagt, dass das, was dann im Nachhinein als Parteimeinung, als Einzelmeinung klassifiziert worden ist, als Parteimeinung rausgegangen sein kann. Gut, zum einen gehe ich mal auf den Pet-Chat im Pet drinnen. Erstens, der Seko war das ganze Wochenende nicht da. Der Hauptverantwortliche bin ich und der Seko lässt hier erstmal gar keinen irgendwie den Arsch hinhalten. Also so eine gequillte Scheiße will ich auch nicht nochmal lesen. Das zum einen. Zum anderen, ich habe eine PM rausgelassen, die sicherlich nicht der Piraten grundsätzlich Meinung war. Aber was ich als Person gehört habe oder gelesen habe in irgendwelchen Mailinglisten, da war ich mir relativ unsicher, Teil der Leute wirklich diese PM durchgelesen haben. Die Überschrift, lass sein, wie sie war. Das Ziel war dass wir das irgendwo hinkriegen, dass die Leute oder die Presse das abdruckt. Das war das erste primäre Ziel. Dass wir, wo waren das? Ich weiß nicht mehr, wo es war. Auf jeden Fall habe ich dann gelesen, der Christus möchte den Dritten Weltkrieg in irgendeiner Art und Weise starten. Der Bufo möchte Kriegseinsätze haben. Das stand nie und nimmer da drin. Nie und nimmer. Es stand nie und nimmer da drin, dass wir Kriegseinsätze befürworten. Wir haben, Leute, Thomas, wir haben momentan die größte Krise nach dem Zweiten Weltkrieg. Die größte Krise, die es eigentlich in irgendeiner Art und Weise gibt. Die Krise in dem Sinne, dass Leute kommen, dass sie in Ungarn verhaftet werden, in irgendwelche Lager reingetan werden. Ich übertreibe es jetzt ein bisschen. In Griechenland schlafen die auf der Straße. Ich habe Leute gesehen, die haben sich unterm LKW versteckt, weil sie nicht nach vorne kamen. Und wir regen uns darüber auf, dass es nicht formal richtig war. Es war nicht formal richtig. Ich habe es freigegeben, weil ich einfach provozieren wollte. Mein Lebtag habe ich nie damit gerechnet, dass ich meine eigene Partei provoziere. Die Provokation war eigentlich nach außen gedacht und nicht gegenüber uns oder dir, Thomas, oder Jürgen oder in der Polgef-Timeline habe ich ja sowas geschrieben. Es war nie und nimmer gedacht, dass es eine Provokation war gegenüber meinen eigenen Leuten in der Partei. Ich wollte einfach nach außen gehen und sagen, Leute, wacht auf. Also ich will jetzt keinen Dialog mit dir führen. Dafür ist diese Runde hier nicht die richtige. Sowas kann man an einem Ort machen, wo nicht 1000 Leute warten, dass sie auch drankommen. Nichtsdestotrotz möchte ich darauf hinweisen, dass wir eine programmatische Grundlage haben und die sagt, dass, ich zitiere jetzt nochmal aus dem Programm, insbesondere was den Einsatz von bewaffneten Kräften im Ausland betrifft, da erwarten wir eine Entscheidung des Bundestages. Und ich hab nichts von dem kritisiert, was du jetzt gerade gesagt hast. Alles das, was du gesagt hast, steht nicht in dieser PM drin, sondern da steht drin, dass wir gerne bewaffnete Kräfte einsetzen wollen, um Korridore. Wo steht bewaffnete, Alter? Wo steht bewaffnete? Wenn ich dazu kurz was sagen darf, humanitäre Korridore sind zum Beispiel die zwei spanischen Exklaven in Nordafrika, die oberhalb von Marokko liegen. Da können Flüchtlinge aus Libyen über Marokko in diese spanischen Exklaven. Bundeswehrschiffe könnten sie dort aufnehmen und im sicheren Geleit verteilen über die Bundesrepublik, über Frankreich, über Italien, über diese Länder. Das ist EU-Gebiet, das ist NATO-Gebiet, da ist kein Auslandseinsatz, das ist alles rein im Prinzip zur EU gehörig. Das ist zum Beispiel ein humanitärer Korridor, den man völlig ohne Kriegswaffeneinsatz bedienen kann. Ich würde gerne zu dieser Diskussion auch kurz etwas sagen. Also erstens, das mag jetzt vielleicht unglücklich gelaufen sein. Ich glaube, Christos hat jetzt auch erschöpfend auch schon vorhin in der Pressekonferenz, hier in der Redaktionskonferenz dazu Auskunft gegeben, warum und wieso und weshalb alles so passiert ist, wie es passiert ist. Ich würde da mal ein bisschen um Verständnis werben für meine Kollegen, die trotz irgendwie Wahlkampftouren, Anwesenheit bei Veranstaltungen und was auch immer und einem Haufen voll Arbeit mal eben noch irgendwie Freigabe für Pressetexte machen müssen. Da kann einfach mal irgendwie vielleicht was durchrutschen. Dann möchte ich darauf aufmerksam machen, dass dieser Text nicht von Christos selbst verfasst wurde. Also vielleicht macht er auch mal einen Auflauf, wenn euch irgendwas stört bei dem Verfasser des Textes. Und dann möchte ich noch sagen, ich habe vorhin mit Sekor gesprochen, man könnte, also ich habe den Vorschlag gemacht, dass in Zukunft, weil die Frage ja im Raum stand, wie in Zukunft sowas verhindert werden soll, in Zukunft sollen dann bitte einfach alle Verfasser von Blogposts oder PMs oder Texten, in denen es um Forderungen der Piratenpartei geht, einfach entsprechend den Link zum Positionspapier oder zu dem Beschluss mit dazu packen. Dann kann man das entsprechend auch verlinken und nachweisen. Und ich wäre froh, wenn wir diese ganze Diskussion um diese elende PM dann jetzt einstellen können, weil es hat inzwischen jeder alles dazu gesagt, was man so dazu sagen kann. Danke. Danke für das Abbrechen. Ja, ich finde es aber auch jetzt blöd, da ist irgendein kleiner Fuck-up passiert und dann wird eine Stunde drüber diskutiert oder so. Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, auf der Rednerliste steht drauf und soweit ich weiß, wenn ich mich da irre, informiert mich. Erstens mal, danke Bamba für den Hinweis auf die Rednerliste. Zweitens, Bamba, weise ich dich trotzdem darauf hin, dass du gerade nicht auf der Rednerliste stehst. Drittens, meines Wissens steht aktuell nicht auf irgendeiner in diesem Mumble. Man möge mich korrigieren, wenn das falsch ist. Viertens, ist jetzt Navigo dran. Danke an Hermi, dass sie meint, man sollte aufhören. Nein, ich werde hier nicht aufhören. Und nein, ich habe auch noch nicht erfahren, was man ändern kann. Ich habe von Christus erfahren, ja, er wollte Aufmerksamkeit erzeugen, ja, es ist schiefgegangen. Das ist aber jetzt der Fakt. Wie verhindern wir, dass sowas nochmal passiert? Das hat der Thomas auch gefragt. Und ich meine damit eigentlich nicht unbedingt, dass so eine PM freigegeben wird. Ich meine, da hat Olaf gesagt, sie haben ein Prozessmanagement. Wenn es ein gutes Prozessmanagement ist, dann gibt es in diesem Prozessmanagement Passwörter. Die gibt es bei anderen Parteien. Das heißt, es gibt sogenannte Wörter, wo man sensibel wird, wo man nicht einfach frei wird. Da gibt es Beispiele, da gibt es einfach so Religion, Steuererhöhung, gehört auch die Bundeswehr zu, mittlerweile auch Flüchtlinge. Das heißt, wenn solche Wörter in der Überschrift erscheinen, bedeutet das, holla, etwas besser aufpassen und nicht einfach freigeben. Das sollte man sich mal überlegen, ob man sowas in das Prozessmanagement einbauen kann. Das wird vielleicht so eine Sache auch vereinfachen. Und bei Forderungen, wie eben gesagt wurde, ja, da kann man das Programm beischreiben. So, jetzt, was mich aber eigentlich ärgert, ist, dass einfach Leute, die diese PM kritisieren, gesagt wird, sie haben sie nicht richtig gelesen. Das hat eben der Jürgen, also Timecodef, gesagt, das hat eben Christos gesagt. Und vor solchen Sachen möchte ich mich verwahren. Ich habe sogar was anderes gemacht. Ich habe diese PM mehrfach anderen Leuten gezeigt, die nichts mit der Piratenpartei zu tun haben, weil ich einfach gedacht habe, vielleicht stecken wir wirklich in so einer Bubble drin, wo wir nicht rauskommen. Und ich kann euch ganz klar sagen, es ist keiner auf einen Korridor in Afrika gekommen, der zu Spanien gehört. Gar keiner. Es sind aber mehrere Leute daraus gekommen, wie Volta Gewalt rausholen. Das war das Öffrage. Oder sind Piraten jetzt für Intervention der EU und noch in den EU-Ländern? Und wenn einer sagt Bundeswehr, ja, dann geht man erstmal uns, dass das bewaffnet sind. Nämlich für andere Teile haben wir ein sogenanntes technisches Hilfswerk, was auch von der Bundesrepublik bezahlt wird. Oder wir haben ein Rotes Kreuz oder wir haben den Roten Halbmond. Das sind alles Dinge, die man dafür einsetzen kann. Und was ihr hier jetzt macht, ist einfach Abwehren von irgendwelchen Sachen, die so nicht in Ordnung sind. Und ich finde, der Schaden, der entstanden ist, ist noch nicht mal unbedingt dadurch entstanden, dass man diese PM rausgemacht hat. Der Schaden ist entstanden, dass man über lange Zeit probiert hat, diese PM zu verteidigen. Das ist das große Problem daran. Wenn das Ding am Sonntagmorgen rausgeflogen wäre, da kommt was rein, sorry, ist uns was falsch gelaufen, wäre das Ding in Ordnung gewesen. Und wer heute nachguckt, wenn Christoph meinte, hätte Aufmerksamkeit erzeugt, bitte gib in Google ein Piraten und Bundeswehr, dann kommt genau Artikel Pirate ausgetreten. Das ist die Aufmerksamkeit, die wir dadurch erzeugt haben. Also Punkt 1, es tritt niemand aus, weil eine falsche PM rausgegangen ist, sondern da gab es eine Vorgeschichte und das war dann eventuell der letzte Tropfen. Das ist sehr bedauerlich und ich bedauere das vor allem, weil es ein Pirat ist, den ich schon seit, keine Ahnung, seit Ewigkeiten hier im Landesverband kenne. Punkt 2, Enervigo, wie wär's denn, wenn du einfach einen Mumble organisierst mit Nico Kern, in dem man einfach über den Inhalt der PM einfach nochmal diskutieren kann? Dann müssen wir das jetzt nicht an dieser Stelle tun. Ich habe nicht den Inhalt, ich habe nach den Passwörtern nach Jung, dem Prozessmanagement Jung, gefragt. Hallo. Jung. Ja? Ich finde es mittlerweile unverschämt, wie Hermi probiert, einen die Wörter im Mund herumzudrehen. Hey. Jürgen, jetzt bleib mal ein bisschen locker. Wir beide wissen ja, wie du zur Bundeswehr stehst, dass du da extrem sensibel bist. Brauchen wir uns jetzt auch nicht irgendwie ja, hörst du mich? Ah, sehr schön, ich bin also zu hören. Ich würde gerne ganz kurz was dazu sagen, wenn es erlaubt ist. Nee, ich wollte eigentlich auf Jürgen antworten. Okay. Lass mich mal bitte ganz kurz, ich habe nur noch für 7 Minuten Strom, das heißt, ich bin gleich weg. Achso, Sekor, klar. Ich würde gerne ganz kurz etwas klarstellen. Wir sind uns auch im Bundesvorstand einig, dass wir uns nicht einig sind, ob diese Pressemitteilung tatsächlich genial war oder nicht. Christus ist nach wie vor skeptisch, was die Kritik betrifft. Ich bin der Meinung, wir hätten sie nicht veröffentlichen dürfen. Den Text hätte man allenfalls als persönliches Statement von Nico Kern veröffentlichen können. Das wäre in Ordnung gewesen. Dann hätte man das nämlich auch entsprechend beschrieben und auch einen entsprechenden Vortext dazu geschrieben. Das als Pressemitteilung in der Form zu schreiben, ist nach meinem Dafürhalten nicht richtig. Ich habe mit Christus da auch schon drüber gesprochen und ja, wie gesagt, wir sind uns nicht ganz einig. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, dass wenn man diese Pressemitteilung liest, so wie die Kritik eben auch war, man auf den ersten Blick den Eindruck bekommt, die Piraten fordern, dass deutsche Truppen irgendwo in europäischen Nachbarländern einmarschieren, um Flüchtlinge rauszuholen. Und das ist kein Wording, keine Form, die wir irgendwie darstellen können. Und wir wissen, dass man Pressemitteilungen querliest, dass man nur die Überschriften liest und auf die kommt es dann eben halt an der Stelle an. Nichtsdestotrotz werden Christus und ich uns auch nochmal in Ruhe darüber unterhalten, wie wir in Zukunft mit entsprechend heiklen Themen umgehen, um eben zu verhindern, dass wir hinterher zwar eine kleine Provokation nach draußen, aber eine große Provokation nach innen gestartet haben. Das ist wenig zielführend und hilft uns im Augenblick überhaupt nicht. Aber wie gesagt, das ist etwas, worüber Christus und ich uns erstmal auch noch in Ruhe unterhalten wollen. So, jetzt. Ich höre gerade niemanden, der redet. Dann gehe ich jetzt zu dem Jürgen, wo ich jetzt nicht genau weiß, welcher Jürgen das ist, in Zeile 15. Wo steht Pirater? Dahinter sagt mir nichts. Habe auch keinen Pirater im Channel gesehen. Ist der da? Ja, der ist da und ich hoffe, ich bin auch zu hören. Jo, bist du. Ich wusste nur nicht, wer du bist. Ja, das ist ein Jürgen aus Hessen. Der Christos wird mich gut kennen. Ich würde Christos bitten, noch einmal darauf einzugehen, was jetzt aus diesem Vorfall gelernt worden ist, dass er passiert ist, ist okay, beziehungsweise ist halt tragisch, aber es passiert. Es hilft auch nichts, einem Fail einen Streisand hinterherzuwerfen, aber was wird daraus gelernt, beziehungsweise was ist angedacht, daraus zu lernen, um das nicht mehr, dass so etwas nicht mehr passiert? Darauf kommt es mir an. Und da bitte ich bitte um eine Antwort. Christos, ich glaube, du bist direkt angesprochen worden, oder? Ja. Hallo Jürgen. Erstmal fühle ich mich ja total geehrt, dass du ins Mumble gekommen bist, so als 2007er Pirat. Des Weiteren, ja, wir werden, was wir, das hast du nicht von mitbekommen, es war in der Presse-Thema haben wir uns besprochen, dass wir halt ein paar Sachen ändern und die Workflows halt ändern, dass sowas halt in dem Moment nicht gänzlich passiert. Also es wird eine Änderung oder eine Feinjustierung geben. Okay, herzlichen Dank. Das noch irgendwie, Entschuldigung, wenn ich das nochmal anfügen darf, wird das noch irgendwie kommuniziert? Es gibt einen Workflow im Wiki, was wir eigentlich im Endeffekt offiziell haben und wir werden uns da dran halten. Das war im Endeffekt mein Fehler, dass ich da nicht gänzlich darauf eingegangen bin. Okay, danke soweit. Bitte. So, alles klar. Bigbold ist dran. Ja, was mich dabei interessiert, ist eigentlich, an so einer Pressemitteilung könnte man ja auch ganz gut die Reichweite überhaupt mal ermitteln, die solche Pressemitteilungen überhaupt haben. Ja, kann man dazu irgendwas sagen? Ich meine jetzt nicht unbedingt zu dieser Pressemitteilung, sondern generell zu Pressemitteilungen. Weil wenn ich mal so die Themen versuche zu googeln etc., der Pressemitteilung findet man eigentlich relativ wenig. Ja. Oder ob ihr das irgendwie messt oder ob ihr das irgendwie feststellt, das wollte ich eigentlich nur wissen. Wir haben einen Pressespiegel im Wiki, was wir veröffentlichen, und das ist tagtäglich irgendwelche Pressemitteilungen, die über uns passieren. Wiki, ich weiß jetzt die Seite nicht auswendig. Es gibt einen Pressespiegel. Okay. Also gibt bei Google einfach Pressespiegel Piratenpartei Wiki ein und da siehst du es. Also du hast im Endeffekt bei den Piraten täglich, keine Ahnung, also seit Halle geht's halt nach oben. Also das heißt, in Halle, nach Halle waren wir irgendwie einmal die Woche drinne und jetzt momentan sind wir eigentlich täglich bis zu 5-mal drin. Aber da sind auch nicht alle drin. Da irgendjemand Esmeralda, also Dings hat's reingepostet. Und da ist die ist auch nicht so gepflegt, dass sie jetzt in irgendeiner Art und Weise alle drinne sind, sondern im Endeffekt ist es so, dass wir diese Analyse so machen, dass wir sagen, wer gerade Zeit hat, trägt da was ein. Wir haben in den KV-Ebenen im Endeffekt da gar nichts drin und teilweise auch in NLV nicht. Also generell können wir davon ausgehen, dass wir ungefähr 30-40% aller Veröffentlichungen erfassen. Genau. Ja, mir ging es jetzt um die Reichweite halt der Bundespressemitteilungen sozusagen. Die Bundespressemitteilungen arbeiten wir mit einem Tool zusammen, wo wir im Endeffekt das in irgendeiner Art und Weise analysieren können. Es ist so weit zu sehen, dass wir seit Würzburg positiver wahrgenommen werden. Danke. Also auch jetzt mit persönlichen Gesprächen. Also die persönlichen Gespräche sind ja meistens die wichtigsten. Du kriegst wesentlich mehr Hintergrundgespräche, du kriegst wesentlich mehr Gespräche als solches, was du nach Halle gar nicht hattest. Reicht das als Antwort? Nee, das ist okay für mich, die Antwort, danke. Also wir haben zumindest heute in der Pressesitzung, wenn ich das kurz sagen darf, besprochen, dass wir die Zugriffszahlen auf den Blog ab der nächsten Woche in der Pressesitzung mit veröffentlichen wollen. Ja, so, dann gucken wir mal weiter. Zeile 16, der Paki ist dran. Jo, danke dir. Also zu der einen eben geäußerten Darstellung, der Fitz, ehemaliger Landesvorsitzender von NRW, wäre aufgrund dieser Pressemitteilung ausgetreten. Das stimmt so nicht. Und zwar aus dem Grund, weil ich heute direkt danach mit ihm telefoniert habe. Ich habe jetzt hier mal seinen Blogpost, der hat schon länger, ja, da steht vieles in der Zeitung, sollte man nicht alles glauben, Dani. Er hat mir gesagt, er denkt schon länger über einen Austritt nach, weil er einfach ja, mit der Art und Weise auf Bundesebene, Kernthemen und so weiter, er ist halt Sozialpirat und es kommt ihm da zu wenig zu Geltung. Von daher war das mehr so ein schon längerer Beschluss von ihm, der dann, wo dann heute irgendwo der Tropfen auf im Fass kam, der das Fass zum Überlaufen brachte. Und ansonsten wollte ich noch zu der PM sagen, ich sehe es auch kritisch, es hat natürlich nicht gerade zu Beruhigung beigetragen, dass da steht, die Piraten fordern. Ich fände es auch gut, wir machen das in NRW auch in der Presse, dass wir immer wieder auch Links zum Programm reinsetzen. Das hat wirklich den Vorteil, dass man auch immer mal wieder auch ins Programm guckt und sich vergewissert, was da eigentlich so drin steht. Hilft auch in der Pressearbeit ungemein. Aber was Utza weiter oben geschrieben hat, dass die Bundeswehr bereits schon ohne Mandat unterwegs ist, stimmt. Die ist in dem Einsatz Mare Nostrum bereits im Mittelmeer unterwegs und hat da schon zur Flüchtlingshilfe beigetragen. Und ich glaube, was hier auch noch nicht besprochen wurde, ist, dass Nico Kern heute oder gestern, weiß ich jetzt nicht mehr das genaue Datum, einen erklärenden Blogpost zu der ganzen Geschichte noch verfasst hat, wo auch nochmal die Hintergründe erklärt sind. Man kann also zu den ganzen Dingen stehen, wie man will, aber man sollte dann auch sich inhaltlich mit den Fragen ein bisschen beschäftigen. Ja, danke dem Paki. Es ist genauso, wie du sagst, die SPD-Fraktion im Bundestag und auch die Fraktion der CDU haben heute die Reserve der Bundeswehr dazu aufgerufen, sich der Hilfe, also den Flüchtlingen zu helfen als Bundeswehr. Zum anderen, ja, die Bundeswehr macht so oder so schon Hilfsleistungen im Sinne im Mittelmeer. Ich kann das gerne raussuchen. Über Twitter habe ich es vorhin rausgeballert. Es ist einfach so, dass die Bundeswehr schon lange hilft. Und genau das war eigentlich im Endeffekt der Weg, wo wir hingehen wollten mit dieser PM. Ja, ich, um da noch kurz drauf einzugehen, ich habe letzte Woche auch ein Pressestatement gehabt, wo ich Beschlagnahmungen von Gebäuden für Flüchtlinge und Flüchtlingsunterkünfte gefordert habe, wo auch nicht explizit drinsteht, dass ich jeden fragen soll, dass ich die finanziell entlohnen soll und weiß ich nicht alles und welche genauen Paragraphen dafür überhaupt alle in Betracht gezogen werden müssen. Pressestatements sind kurz, sind teilweise polarisierend und erklären auch nicht alles und du bist meistens, also so ist bei mir jedenfalls im Moment, dass ich dann auch noch nebenher Journalisten abtelefoniere und die wollte dann nochmal einen extra O-Ton, der wahrscheinlich dann noch nicht mal so in der Pressemitteilung vorkommt. Und wenn ich da nicht aufpasse, schicken die mir nicht mal eine Freigabe und dann steht da was, was wiederum in ganz vielen kleinen Nuancen nochmal anders verstanden werden kann, als ich es eigentlich gesagt habe. Insofern wäre ich immer ganz, ganz vorsichtig bei Pressemitteilungen und es ist auch Tagesgeschäft, Leute. Es ist einfach, es ist ein Pups, ja. Der verfliegt, du riechst ihn nicht mal. Bei den ganzen Pressemitteilungen, die irgendwie von verschiedensten Parteien ausgehen, hat es wahrscheinlich nicht mal irgendein Journalist gelesen. Also, wir müssen irgendwie anders auf uns aufmerksam machen, indem wir irgendwie ein bisschen mehr Campaigning drumherum machen. Ich weiß, dass das schwierig ist und ich versuche es in NRW irgendwie zu rocken, aber ich glaube nicht, dass wir uns über so eine PM wirklich aufregen müssen. Das ist reine Zeitverschwendung. Bucky, kurze Frage von mir. Ich habe dir gerade eine recht wichtige zeitkritische DM geschrieben bezüglich des Buchformats. Bitte lesen und dort kurz Rückmeldung geben. Das wäre lieb. Das nur von der Orga. So. Jo. Das war Bucky. Jetzt habe ich hier zweimal Seitex drin stehen. Ja, warte nu. Ich sehe ihn auch gerade nicht im Patchchat, im Mumble-Kanal, von daher ergibt sich das von alleine. Klaus Hammer? Scheinbar nicht hier. Inna Vigo nochmal. Ja, danke. Zu Packi. Ich habe nicht gesagt, dass der deswegen ausgetreten ist. Ich habe gesagt, wenn man heute, das ging darum, dass Christos gesagt hatte, er wollte damit Aufmerksamkeit erregen. Ich habe gesagt, wenn du heute in Google Bundeswehr und Piraten eingibst, dann kommt die Rücktrittsmeldung. Und in dieser Rücktrittsmeldung wird darauf hingewiesen. So, und da steht auch drin, dass das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Des anderen, wenn du schon Leute berichtigst, dann solltest du dich vorher informieren. Nein, Mare Nostrum gibt es schon lange nicht. Die Bundeswehr im Mittelmeer ist in einer anderen Mission unterwegs. Die nennt EUNAVFOR MED. Das sollte man dann wenigstens wissen, besonders wenn man darauf hinwirkt, anderen Leuten zu sagen, was sie vorher nicht wussten. Das ist was völlig anderes. Und die Bundeswehr, wenn hier gesagt wird, die SPD und die CDU haben die aufgerufen, ja, aber auch in einer anderen Mission. Das habe ich zum Beispiel in meinem Blog geschrieben. Ich hätte nichts dagegen, wenn die Piraten sagen, die Bundeswehr soll Personen freistellen, die zum Beispiel das technische Hilfswerk unterstützen. Einfach nicht in der Mission. Einfach nur mal ganz klar gesagt, wenn man andere verbessert, sollte man vorher schon wissen, was man sagt. Das hat er doch gar nicht gesagt, Mensch. Jürgen. Natürlich hat er das gesagt. Er hat erstmal von Mare Nostrum gesprochen, dann hat er gesagt, Leute sollten sich informieren. Und er kann mir eines nachsagen, aber nicht, dass ich mich bei der Bundeswehr nicht auskenne. Dafür war ich lange genug bei dem Haufen. Jürgen, es hat er nicht so gesagt und es ist auch nicht so angekommen. Bitte, bitte, fahr mal, bitte. Ich finde es heute mittlerweile unverschämt, was Leuten immer nachgesagt wird, was sie gar nicht sagen. Jürgen, du warst definitiv nicht gemeint. Packi, schreib es eben auch nochmal im Chat. Lies es doch bitte. Ich habe mich auf Uzza bezogen, mehr nicht. Und er hat selber auch nochmal geschrieben, dass es anders hieß. Ich wusste auch nicht genau, wie es heißt. Mein Gott, es geht doch jetzt um die ganz andere Sache. Okay. Leute, ich habe diese PM freigegeben, weil ich ein Stöckchen der Presse vorgeben wollte. Jürgen, ein Stöckchen. Weißt du? Presse verarschen. Ich wollte der Presse und was Sekor gesagt hat, es ist meine Entscheidung gewesen. Ich als Person bin hingegangen und dachte, gigantisch, da wird die Presse drauf eingehen. Ich bin doch nie und nimmer von ausgegangen, Jürgen, dass dieses Stöckchen, was ich hingehalten habe, dass meine Parteikollegen da in irgendeiner Art und Weise so drüber gehen. Es wäre gigantisch gewesen, wenn wir in irgendeiner Art und Weise das ein bisschen ruhiger gemacht hätten. Die Pressevertreter, die mich angerufen haben, aufgrund dieser Tatsache, sagten, Christos, ganz im Ernst, aber deine Partei will es doch gar nicht. Verstehst du das strategische Denken dazu? Nein, und das du bist kann man nicht gut verstehen. Christos, ich melde mich jetzt einfach noch mehr, weil du mich direkt angesprochen hast. Ich habe... Moment, eigentlich ist das nicht okay, nur fürs Protokoll. Ich unterbreche euch jetzt nicht, aber nur fürs Protokoll. Normalerweise geht so eine Wortmeldung nicht. Okay, dann ziehe ich mich zurück. Wenn das nee, du kannst jetzt schon... Der Christos hat mich gefragt und gesagt, Christos, ich habe den Samstag probiert, normal zu intervenieren. Ich habe versucht, irgendwelche Meinungen zu kriegen. Und ich habe auch den Sonntag noch kein Theater gemacht, sondern ich habe den Sonntag, wie sich das gehört, offiziell eine Mail an den BUFO geschrieben. Und habe darin geschrieben, dass ich bitte möchte, dass diese PM oder den BUFO auffordere, diese PM zurückzuziehen. Das war eine ganz normale Aufforderung, so, weil ich wusste, der Shitstorm kommt erst. Und ich habe das Sonntagmorgen ganz früh gemacht, so, und der Shitstorm ist gekommen. Und der wäre auch gekommen, ohne dass man irgendwas macht. Und das wollte ich eigentlich verhindern. Darf ich darauf antworten? Als Bufo denke ich, darfst du das immer, ja. Du bist der Gefragte in der Bufo-Sprechstunde. Jürgen, ich habe in der Polgefrunde, in der internen Polgefrunde gesagt, dass ich dazu stehe. Dein Text war am Samstagabend, Kollege, alles andere als diplomatisch. Und nein, du hast eine Aufforderung in irgendeine Vorstandsgeschichte geschickt. Du wusstest aber ganz genau, dass ich in Baden-Württemberg bin und du wusstest ganz genau, dass ich da im Endeffekt relativ arbeite. Und ich habe jeden der gesamten Polgefs in dieser LVs gesagt, Leute, ich bin dafür verantwortlich. Und du warst stocksauer, weil da irgendwas nicht richtig stand. Vollkommen richtig. Formalfuhrmäßig war es auch nicht komplett richtig. Aber das war auch nicht das Ziel der ganzen PM. Okay, dann Nixus. Ja, ich würde gern viel dazu sagen. Ich möchte aber versuchen, ich hoffe, es gelingt mir, mich kurz zu fassen. Ich finde es extrem wichtig, dass es möglich ist, in dieser Partei PMs zu verfassen, auch mit einer Überschrift, die Piraten fordern, die über unser Programm hinausgehen oder die sich innerhalb dieses programmatischen Rahmens bewegen und die nicht direkt abzuleiten sind aus einem Einzelbeschluss. Das liegt ja sicherlich vor. Ich wurde eben darauf angesprochen, nee, ich kann die nicht einfach eins zu eins ableiten, dass sie sich zwingend ergibt. Das finde ich wichtig, dass es möglich ist, dass man trotzdem eine solche PM verfassen kann. Ja, sicherlich war die provokant, sicherlich war die kontrovers zu diskutieren und das genau wäre wünschenswert gewesen, dass man auf uns zukommt und diese kontroverse Diskussion führt oder die auch in den Medien aufgegriffen wird. Ich möchte einen Punkt aufgreifen. Hier ist zum Beispiel wieder, ich will jetzt gar nicht sagen, von wem gesagt worden, die steht im Widerspruch, denn unsere Programmatik schreibt vor und sagt, Bundeswehreinsätze nur mit entsprechendem Mandat, entsprechendem Regierungsbeschluss und. Das ist kein Widerspruch. Da steht nicht drin, dass ein irgendwie gearteter Einsatz gefordert wird, ohne eine Mandatierung, ohne solche Beschlüsse. Und das finde ich hier sehr typisch. Viele beziehen sich auf ein Konstrukt, was heißt, es könnte so und so umgesetzt werden. Das will ich nicht. Das steht im Widerspruch vor Erratik. Aber das steht eben auch nicht in dieser PM drin. Also deshalb bitte ich, ja, ich finde, das Konfliktpotenzial ist da, gar keine Frage. Ich finde sie streitbar, aber ich finde wichtig, dass sowas möglich ist und ich würde mich freuen, wenn sowas nicht von vornherein zunächst ausgeschlossen ist, genau solche PMs wieder zu verfassen. Und was ich schade finde, ist, dass die Partei immer wieder in der Lage ist, das abzuschießen, was dann dazu führt, dass sich kein Schwein mehr von den Journalisten dafür interessiert. Wir schießen die Inhalte ab und deshalb interessiert sich keiner. Und das ist der grobe Fehler, der hier gemacht wurde. Okay, dann PR02. Ja, ich kriege hier langsam Bauchschmerzen, weil die ganze Zeit weiter probiert wird, auch inhaltlich, was da in dieser PM steht, irgendwie zu rechtfertigen. Bitte schlagt ein Geschichtsbuch auf und schaut Korridore in Osteuropa, die die Deutschen eingerichtet haben. Das ist niemals gut gegangen. Ja? Und genau diese Assoziation, besonders auch wenn Deutschland mit Bundeswehr innerhalb der europäischen Grenzen hantiert, wie es Deutschland gefällt, nicht wie es europäisch oder innerhalb der NATO geschaffen, sondern wie wir es wollen. Und dann notfalls mit der Bundeswehr, das ist die Militärdefinition, also die Kriegsdefinition nach Clausewitz, die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Also wenn ihr euch auf dieses Feld begebt, dann redet doch bitte doch zumindest mit den Leuten, die sich in diesem Bereich auskennen. Wir haben in dieser Partei so viele Fachleute in dem Gebiet. Da kann ich euch mit zuwerfen, mit Leuten, die euch erklären können, warum es problematisch ist, unilateral humanitäre Korridore durch Osteuropa zu ziehen. Aber ihr probiert es weiter zu rechtfertigen. Warum? Das muss doch nicht sein. Dani. Fahr mal erstmal zwei Gänge runter und sag erstmal, was du genau meinst, Junge. Dass ihr weiter probiert, den Inhalt dieser PM als ein wenig falsch gelaufen, nicht alles nach dem Buch und wir wollten ja provozieren, irgendwie zu rechtfertigen. Nein, das ist nicht zu rechtfertigen, weil diese Forderung einfach in einem historischen Kontext steht. Und auch eine aggressive Aktion der Bundeswehr außerhalb der bundesdeutschen Grenzen. Wo haben wir, Dani, jetzt mal mit Fakten. Hör auf, irgendwelche Sachen hier zu argumentieren. Sag mir doch bitte die Fakten in dieser PM, wo wir das gesagt haben. Alter, Junge, du bist seit 2009 dabei. Ich weiß, du bist in der AG Ausland dabei. Ich weiß, du bist super aktiv und du hast Ahnung. Aber du bringst gerade Polemik rein. Sage mir doch bitte, wo das, was du gerade gesagt hast, in dieser verdammten PM drinne steht. Die Piratenpartei fordert von der deutschen Bundesregierung die Einrichtung humanitärer Korridore nach Mitteleuropa. Notfalls humanitäre, mit Geleitschutz, genau, notfalls mit Geleitschutz durch die Bundeswehr ab EU-Außengrenze. Das ist die Forderung, dass man zum Beispiel in Griechenland hingeht und sagt, hey, liebe Griechen, wir wissen, ihr wollt jetzt ja nicht alle aufnehmen, aber eure Soldaten schieben wir jetzt mal zur Seite von eurer Grenze und da stellen wir jetzt Bundeswehrleute hin und winken die Leute durch. Und das ist eine aggressive Aktion gegen einen Staat. Und dieser Staat hätte dann im Zweifelsfall nach UN-Norm die Möglichkeit, gegen diesen aggressiven Akt zu wehren. Und das ist halt besonders brisant, denn wie von einem Mitarbeiter der Bundespresse auf... Glaub mir, als griechischer Staatsbürger interpretiere ich das nicht als in irgendeiner Art und Weise als Angriff auf griechische Hoheitsgewässer. Der griechische Staat, mein Junge, wäre froh, wenn wir Hilfe hätten, damit die Leute, die da unten wirklich nichts zu fressen haben, in keinster Art und Weise Unterstützung vom Staat bekommen, weggebracht werden. Sorry, also das ist so eine Aussage, die geht gar nicht. Also insbesondere... Warte mal, ich muss mich entschuldigen, Junge war nicht so gemeint, also nicht herablassend, weil Kira das gerade schreibt, war nicht so gemeint bei dir. Sei dir gegeben, aber insbesondere ist sowas halt kritisch, wenn das mit NATO-Staaten dann passiert, weil es dann ein aggressiver Akt innerhalb der NATO ist und dreifach doof. Also ihr hattet ja eine PM vorliegen, die wahrscheinlich so im Endeffekt sowas Ähnliches gefordert hätte. Und zwar ein Transport der Flüchtlinge ab Syrien mit Kreuzfahrtschiffen. Sogar mit Geleitschutz der Bundeswehr, wenn ihr die Bundeswehr denn unbedingt einsetzen wollt. Wie kamt ihr denn jetzt darauf, diese Variante zu nehmen und nicht die schon fertig seit einer Woche bei euch liegende? Es gibt eine andere Variante bei uns, keine Ahnung. Kann ich zu, gerade gar nicht sagen. Ist mir auch neu. Also euch liegt in der Bundespresse eine PM zu diesem Thema mit Transport von Flüchtlingen ab Syrien über Schiffe von Syrien nach Hamburg vor. Das wäre inhaltlich mit unserem Programm wunderbar gedeckt gewesen. Das war sogar abgesprochen mit Leuten, die in diesem Bereich für diese Partei beauftragt sind. Da habt ihr eine saubere Forderung gehabt, die inhaltlich geklärt war, und ihr geht halt hin und macht so einen spekulativen Raum auf, weil ihr merkt ja, ganz viele Leute interpretieren in das, was da gesagt worden ist, ganz viele Dinge hinein. Darf ich vielleicht mal eine Wortmeldung? Gut, wenn Y5AMM, das ist auch schon Gewalt, wenn die Länder das... Okay. Jo. Ja, sagt gerade niemand was. Jetzt Bastian, wenn wir zum Fragenkomplex ab Zeile 22f kommen, das ist jetzt blöd. Eigentlich würde ich ja eine Frage jederzeit dranbringen. Wer hat denn da schon wieder? Jetzt hat das Mikro an. Ich höre mich schon doppelt, jetzt nicht mehr, gut. Normalerweise würde ich ja Fragen immer vorziehen, wenn sie so gestellt werden. Jetzt möchte ich aber eigentlich hier die Diskussion nicht abbrechen. Deswegen überspringe ich die heute mal, weil der Lauf weiter so geht. Oder damit er weitergeht und gebe weiter an Bambam wieder. Ja, ich wollte euch auch mal sagen, wo ich Bauchschmerzen kriege. Ich kriege an der Stelle Bauchschmerzen. Ich sehe das nicht so, dass der Christus das wirklich rechtfertigt. Der versucht nur zu erklären, wie er es eigentlich gemeint hatte, ist meine Meinung. Und der andere Teil, wo ich Bauchschmerzen kriege, ist, Christus hat schon gesagt, dass er dafür die Verantwortung übernimmt, ja. Und Entschuldigung, aber das heißt doch so viel wie, es gab einen Fuck-up. Es war Mist, ich gebe es zu, mea culpa, mein Fehler, ja. Was ihr jetzt macht, ist, ihr lyncht ihn ein zweites und drittes und viertes und fünftes Mal und auf dem toten Vogel hüpft man einfach nicht mehr rum, sorry. Danke. Ich bin kein toter Vogel. Na, du weißt doch, wie das gemeint war. Er ist auf jeden Fall ein Vogel, aber tut nicht. Also gut, dann Marisa. Ja, wir reden hier eigentlich die ganze Zeit im Kreis herum um eine Sache, um die es gar nicht geht. Es wurde als Bundes-PM eine Einzelmeinung eines NRW-MDL veröffentlicht mit der Überschrift Die Piraten fordern. Und das wird hier immer noch verteidigt. Ob es jetzt von Christos verteidigt wird oder halt von anderen MDLs aus NRW. Es hat ja keiner was dagegen, dass solche PMs geschrieben werden, wenn sie in der Fraktion geschrieben werden oder auf dem Blog als Einzelmeinung oder als Diskussionsgrundlage, aber doch eben nicht auf die Bundeswebseite gesetzt, an die Journalisten verschickt und es steht drauf, die Piraten fordern. Sie tun's nicht. Das ist der Punkt. Marie, ich wiederhole und wiederhole noch einmal, was Secor vorhin gesagt hat. Der Secor ist total unglücklich, dass das passiert ist. Es ist meine Verantwortung, dass das passiert ist. Es ist keine Bufo-Geschichte, keine Bundesgeschichte. Es ist meine persönliche Verantwortung, dass ich gesagt habe, ich möchte es so haben. Secor und ich waren uns in dieser Hinsicht in keinster Art und Weise einig. Marie, wie soll ich es dir sagen? Ich trage die Verantwortung dafür. Ich habe es polemisch angesehen. Die Überschrift kann meinetwegen ein bisschen falsch gewesen sein. Allerdings ist es halt so, dass ich dafür die Verantwortung trage. Was möchtest du jetzt? Also du holst jetzt raus und sagst die Bundesebene. Die Bundesebene hat sonst was dergleichen gesagt. Ich wiederhole die noch einmal. Du hast mir auch nicht zugehört. Mache dir jetzt keinen Vorwurf mehr. Das Ding ist raus. Ja? Aber man hat dich auch schon vorher drauf aufmerksam gemacht und auf andere Leute und es wurde einfach abgeschmettert. Es wurden Mails an den Bundesvorstand geschrieben und es gibt keine Antwort. Und es steht auf der Bundeswebseite immer noch so, mit dem Vermerk vom Secor, was die Sache nicht wirklich viel besser macht mit der gleichen Überschrift. Das hat eben auch Solzken schon gesagt, da gebe ich ihr absolut recht. Das Thema wäre für mich jetzt auch durch, wenn es nicht immer wieder, wie eben auch Danny sagte, verteidigt wird. Du sagst zwar, du übernimmst die Verantwortung, das glaube ich dir, das machst du ganz sicher, aber es wird immer noch weiter gesagt, aber eigentlich muss man die so interpretieren, aber eigentlich sind die Leute alle zu blöd, die richtig zu lesen. Nein, ihr interpretiert da Inhalte rein, die aus dieser PM nicht herauszulesen sind, außer wenn man sie selbst im Kopf hatte. Und nicht, dass die Leute da irgendwas hineininterpretieren, was nicht drinsteht. Genau umgekehrt ist das. Ihr interpretiert da jetzt irgendwelche Enklaven in Marokko oder sonst wo hinein, die überhaupt nicht drinstehen. Das steht alles nicht in dieser PM drin. Da steht drin Bundeswehr. Bundeswehr ist eine Truppe. Bundeswehr ist bewaffnet. Und Korridore sind Korridore. Das ist, wie es ist, humanitär. Kann man davor setzen, damit das Ganze ein bisschen abgeschwächt ist. Ich verstehe, was eigentlich damit gemeint sein sollte, aber das liest man aus diesem PM nicht raus. Ich nicht, andere nicht und Leute, die Piraten nicht kennen, schon zweimal nicht. Ja, dann sag mir doch bitte, was deine Forderung ist. Erstens, benutze nicht Plural. Meine Kollegen im Bufo können dazu nichts. Ich wiederhole noch einmal, es ist meine Verantwortung. Was genau konkret möchtest du denn, was verändert werden soll? Du kritisierst gerade was und sagst mal, das und das ist da und ihr und sonst was. Was genau konkret möchtest du denn? Im Prinzip, wenn man am Anfang Bedenken äußert, dass man ernst genommen wird und jetzt im Ende, dass man dieses Ding von der Webseite nimmt oder zumindest mal die Überschrift ändert. Ach, Marie. Bedenken gab es. Ich habe gefühlt, weiß ich gar nicht, Samstagabend bis heute Mittag durchtelefoniert, DMs beantwortet. Aber mit mir wird es keine, also eine PM ist ein ausgesprochenes Wort. Wenn du ein Wort aussprichst, dann kannst du nicht einfach sagen, ich nehme es zurück. Es ist Schmarrn. Also ich wüsste nicht, warum wir das jetzt zurücknehmen sollten, wenn das die Forderung ist. Also dass wir es jetzt löschen. Wenn wir so anfangen. Ich kann dir sagen, warum. Damit es nicht noch mehr Schaden anrichtet, als es bis jetzt schon angerichtet hat. Und wenn man irgendwas gesagt hat und es stellt sich im Nachhinein als Fehler heraus, dann kann man das sehr wohl zurücknehmen. Das wäre nämlich Größe. Man kann ja einfach so vorgehen, dass man die PM, so wie sie jetzt aktuell auf der Website steht, ein bisschen verändert und die Veränderung einfach erklärt. Fertig. Das ist Transparenz. So, jetzt ist es 22 Uhr. Ich will jetzt eigentlich selber gar nicht unbedingt so krass reinholzen. Deswegen frage ich an dieser Stelle den Bufo, wollt ihr die Diskussion weiterlaufen lassen oder wollt ihr jetzt halt die Sprechstunde bei der Sprechstunde lassen und dann an dieser Stelle einen Schnitt machen? Also ich stelle mich gerne noch auf eine Runde auf, weil ich habe den Eindruck, da sollte noch ein bisschen diskutiert werden. Gut, dann habe ich mindestens einen Bufo, der weitermachen will. Ich mache dann auch gerne weiter noch die Moderation. Ich habe heute Abend nicht mehr vor. Gut, dann möchte ich anmerken, dass für mich die Sprechstunde an dieser Stelle zu Ende ist, weil ja keiner irgendwie Fragen zum Generalsekretariat hat. Und dann wünsche ich allen einen schönen Abend. Tschüss. Doch, aber die werden ja nicht zulassen. Ich habe nicht gesagt, nicht zugelassen. Ich wollte nur einfach keinen Themensprung mittendrin machen, weil dann heißt wieder, der Moderator unterbindet die Diskussion. Das war leider jetzt relativ blöd, dass wir heute so ein Monothema eine Stunde hatten. Ich habe ja extra noch gesagt, dass ich sie deswegen heute ausnahmsweise nicht dran nehme. Ja, wenn Hermi jetzt gehen will, dann lass doch Bastian kurz seine Frage stellen und dann können wir das Thema dann weiterführen, wenn das gewünscht ist. Nee, lass mal. Wir wollen jetzt den Fluss nicht unterbrechen. Gut, dann nächste Woche. Was, ja? Achso, ja, nee, weiß ich nicht. Ihr seht ja die Frage, ihr hättet euch längst dazu äußern können. Das war relativ schrecklich letzten Montag. Und es hätte sehr gut so gepasst zu dem Statement von Christos zum Wahlkampf in Baden-Württemberg. Aber macht mal einfach. Okay, so. Dann guck ich mal. Zeile 10, Thomas ganz kurz wieder dran. Machen wir aus jetzt oder weiter Aufnahme? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, wenn es jetzt mit Christos quasi als Bufo-Sprechstunde weiterläuft und er sie von sich aus verlängert, dann würde ich dementsprechend auch die Aufnahme weiterlaufen lassen. Mir persönlich ist es egal, müsst ihr wissen. Nee, okay, lass weiterlaufen, dann ist sonst ist das auch irgendwie relativ schwierig, wenn jemand das nachholt, dann bricht es mittendrin ab, ist auch blöd. Ich verabschiede mich dann auch mal, weil ich muss dann mal einfach weg. Tschö. Tschö. Okay. So, dann Thomas. Ja, Christoph, danke, dass du weiter hier bereit stehst. Ich muss jetzt auch noch mal drauf eingehen. Tut mir leid. Das sind ständige Verniedlichungen, die von dir kommen. Die Überschrift ist ein bisschen fragwürdig und hier ein bisschen und da ein bisschen. Nein. Das Beispiel von Dani mit Griechenland war vielleicht nicht das hundertprozentig Beste, aber nehmen wir Ungarn. Ungarn liegt eindeutig an einer EU-Außengrenze und der PM nach möchtest du, dass humanitäre Korridore oder möchte diese Partei, dass humanitäre Korridore durch Ungarn tatsächlich nach Deutschland geführt werden oder Österreich oder was auch immer dann unter Mitteleuropa in diesem Sinne zu verstehen ist. Und da möchte ich dich jetzt einfach mal fragen, wie sollte das tatsächlich dann umgesetzt werden, damit der Inhalt dieser PM auch so verstanden werden kann, wie er dort steht? Thomas, du möchtest jetzt von mir eine Lösung vom Ungarn-Problem haben. Die Leute werden in Lagern eingesperrt. Die haben alles andere als menschliche und menschenwürdige Situation dort. Du antwortest nicht auf die Frage. Wie möchtest du tatsächlich mit der Bundeswehr humanitäre Korridore der ungarischen Außengrenze nach Mitteleuropa herstellen? Wenn du meinst, dass eine Haltung ist, die die Bundespartei vertreten kann, muss sie auch zeigen können, wie das tatsächlich geschehen soll. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mir dazu keine Gedanken gemacht, dass ich die PM freigegeben habe. Ganz im Ernst, Thomas. Okay. Mit Einverständnis des ungarischen Staates, Fragezeichen, oder des griechischen, oder weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass er gemeint hat, ja, wir nehmen die Wallonenkanonen und gehen da rein. Quatsch. Das glaube ich auch nicht, aber nichtsdestotrotz, wenn ihr so etwas auf Bundesebene rausgebt, dann denkt doch bitte vorher darüber nach, wie es tatsächlich zu realisieren ist. Und habt dann auch, wenn diese Fragen von außen kommen, denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese Frage auch in einem deiner vielen Telefonate heute gestellt worden ist, dann habt doch bitte auch auf sowas eine Antwort. In meinen gewissen Telefonaten wurde vieles gesagt. Entweder hieß es, wir stehen hinter dir, oder es gab oh Gott im Himmel, oder ich kam nicht zu Wort, weil mich Leute angeschrien haben. Ganz im Ernst, Thomas, dass wir fachlich darüber gesprochen haben, kam ganz selten rüber. Und auch in den ganzen Kritikpunkten, die wir jetzt hier rübergebracht haben, war die fachliche Lösung relativ selten. Du möchtest jetzt von mir eine Lösung haben, wie zum Geier die Bundeswehr dazu steht. Die Idee war einfach, ich wiederhole mich noch einmal, ich wollte einfach was Polemisches haben, wo wir nach vorne kommen. Und ich fand die Idee von Nico, der ja immerhin europäischer Sprecher der NRW-Fraktion ist, den wollte ich einfach unterstützen. Ich wollte ihn unterstützen und ich unterstütze ihn auch. Und ich habe mir, Thomas, ich habe mir keine Lösung gemacht, was für Wege da sind, wie wir irgendwelche Wege mit der Bundeswehr befassen. Du gehst wieder ins Klein-Klein. Also ich will dich jetzt auch nicht in irgendeiner Art und Weise angreifen oder so, aber nein, ich habe keine Lösung dazu. Ich habe keine Lösung, wie die Bundeswehr in die dort hilft. Also wenn ich da kurz nochmal einhaken darf, wir hatten das in der Pressesitzung auch schon mal. Es gibt zum Beispiel humanitäre Korridore als Möglichkeit durch die spanischen Exklaven in Nordafrika. Dort gibt es zwei davon. Die Flüchtlinge können über Libyen und Marokko in diese Exklaven, würden dort zum Beispiel von Bundeswehrschiffen aufgenommen und über die europäischen Häfen verteilt. Das ist ein humanitärer Korridor, das ist EU-Gebiet, das ist NATO-Gebiet, da wird keine Außengrenze von irgendwem verletzt, da muss man nicht in irgendein Land einmarschieren. Das kann die Bundeswehr leisten, dafür hat sie Schiffe. Warum sollte sie das nicht tun? Dann kann sie die Flüchtlinge quer über Europa verteilen, nach einem Verteilungsschlüssel, den man zum Beispiel verhandeln würde. Das ja. Steht aber alles nicht in dieser PM. Das ist alles fiktiv von dir jetzt irgendwie. Dann lies doch mal den Blogtrag von Nico, den hat er auch dazu geschrieben. Steht ja, die Sache danach. Hallo. Weil was anderes, weil es gerade irgendwie im Chat davor kommt, gibt es noch Wortmeldung, weil das Pad ist ja noch auf. Oder geht es jetzt einfach so durcheinander? Das war jetzt nur eine Frage und ich gebe sie weiter an den Moderator. Ja, danke für den Hinweis. Ich hätte es gedacht, dass ich hier normal mit der Rednerliste weitermache. Das war jetzt halt allerdings auch nicht geplant, dass hier dann das ins Zwiegespräch abdriftet. Dementsprechend danke für die, danke fürs Hinweisen. Deswegen, also Zeile 14, Stimmbürger. Ja, jetzt bin ich dran, mein Lieber. Ah ja, so. Okay, du bist größer wie ich, bitte. Nein, dann mach ruhig, Bastian. Ich dachte nur, das wäre die von vorher. Mach bitte. Nee, ich habe mich ja extra neu hinten angestellt, wie sich das gehört, weil wir machen das ja hier zivilisiert, hoffe ich jedenfalls. Ja, Entschuldige, ich habe einen dicken Kamm und ich muss jetzt erstmal kurz was loswerden. Erstens, ich bin nicht dieser Mainstream, der eigentlich hier die Folgen und Kabeln gerade rausgeholt hat, um den Christoph die 99. Frage zu stellen, was er sich dabei gedacht hat. Die sollte man eher Nico stellen, was er sich dabei wohl gedacht hat, denn der ist auch der Fachpolitiker dafür. Und wenn der sich da was bei gedacht hat, kann er das ja gerne erläutern. Das wäre auch schön gewesen, wenn er hier gewesen ist. Zu dem, was ich hier raushöre, seit über einer Stunde, das ist eigentlich immer der gleiche Blödsinn. Ich verstehe damit, was gemeint sein sollte, aber alle Leute verstehen das so oder so. Das steht da drin, das steht da nicht drin und so weiter und so fort. Und gerade haben wir wieder die Verwechslung mit, es wird gefordert, dass die Bundeswehr irgendwie in Ungarn tätig wird. Nein. Wird's nicht, es wird ab EU-Außengrenze irgendwas gefordert. Und Piraten können durchaus fordern, aus meiner Sicht. Und jetzt vielleicht, um es den Christoph ein bisschen einfacher zu machen. Was forderst denn du eigentlich? Hast du überhaupt eine Forderung mit dieser Freigabe, dieser PM verbunden? Muss man sich für jede PM, die man demnächst freigibt, intensiv mit dem Piratenprogramm, das überall irgendwo rumliegt und von den unterschiedlichsten Gliederungen beschlossen worden ist, sozusagen wissenschaftlich auseinandersetzen? Welche Beschlüsse haben wir denn zum Tagesgeschäft gefällt und wie wollen wir uns denn Pressemitteilungen in der Zukunft vorstellen, wenn es tagesaktuelle Problemstellungen, Fragestellungen gibt, die leider noch nicht aufgrund unserer hervorragend geführten Bundesparteitage zu irgendeiner Programmentwicklung geführt haben? Oder wie machen wir das jetzt so mit dieser Lücke? Wir haben ja nicht ein wirkliches Vollprogramm. Wie machen wir das denn mit der Lücke? Machen wir dann gar nichts mehr? Oder das mal klar an den Christos, wie gehen wir da jetzt mit um? Also ich sehe auch nicht, dass wir beim nächsten Parteitag, sag ich mal, sinnvoll ein wirkliches Vollprogramm haben, zu dem wir dann ja offensichtlich als alleinige Vorlage nur uns äußern können. Danke. Also ich gebe, keine Ahnung, die letzten gefühlten 5 Jahre oder 4 Jahre die Woche 3 bis 4 PMs frei. Wenn du eine PM freigibst, gehst du rein ins Bett. Du hast da meistens Bettvorgabe, entweder ist es okay oder ist es nicht okay. Du hast einen gewissen prozentualen Anteil, den du freigibst, Basti. Nicht alles wird freigegeben, weil manche Sachen sind halt, oder PMs oder Blogs, manche Sachen sind halt, geht gar nicht, dann schreibst du halt irgendwas dazu und da gibst es frei. Es geht einfach im Endeffekt darum, dass ich das vollkommen okay fand, den Text zu dem Zeitpunkt mit der Zielsetzung und der Marketingoption, die man hatte, als solches. Also wie lange ich mir Gedanken dazu gemacht habe, weiß ich nicht, 10 Minuten. Also ich saß in der Sitzung drin, habe mir das durchgelesen, fand das in Ordnung. Nein, ich habe da keine Weltlösung gefunden, aber ich denke mir mal, wird hier kaum einer in irgendeiner Art und Weise gemacht haben. Ist das so vernünftig beantwortet oder habe ich irgendwas vergessen? Naja, also ich kann mir schon den Freiwilligenprozess genauso vorstellen, so würde ich das auch machen, wenn ich jetzt verantwortlich wäre. Ich würde sagen, klingt das für mich vernünftig und gut ist, ich würde also jetzt nicht explizit jede Zeile da abprüfen, ob das nun wirklich alles so sich aus irgendwas herleitet, das muss der Autor wissen. Und das sage ich ja nochmal, das hast du noch nicht beantwortet, wie stellen wir uns denn demnächst Pressemitteilung vor? Dürfen wir nur noch Pressemitteilungen herausgeben zu ganz dick festgefassten Beschlüssen, die das abdecken? Und dann sagen wir, zitieren wir denn aus dem Programm und mehr dürfen wir nicht sagen? Oder was machen wir denn mit dem Alltagsgeschäft? Es ist eine ganz einfache Sache. Pressemitteilungen sind für die Presse, Blogs sind für die Blogs. Und nach dem Druck, den wir hier für eine PM bekommen haben, habe ich persönlich einfach Angst. Deshalb stelle ich mich auch ganz offen hier vom ganzen Team hin und rechtfertige mich. Ich habe einfach Angst, dass die Leute, wir suchen ja Leute und die hören sich das an. Das nächste Mal, wenn ich frage, Basti, hast du Bock auf der Bundesebene zu arbeiten, werden die mir sagen, nö, Alter, will ich nicht. Das ist ein Selbstmordkommando. Warum? Stell dir mal vor, morgen tritt der dritte Weltkrieg und ich muss als allererstes irgendwie rumgucken, welche Position ich zu irgendetwas habe. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir zu jeder Krise, und das ist aus meiner Sicht wirklich die größte Krise, die Europa hatte, wie wir da reagieren. Und zum anderen müssen wir auch gucken, was sprechen wir an, in welche Richtung gehen wir hin, wer nimmt das auf. Und bei so einer PM, die wir rausgegeben haben, die eigentlich im Endeffekt für die Presse war, ganz im Ernst, Basti, nimmt kein Pressevertreter auf. Pressevertreter sagen, ja, ihr seid euch ja selber nicht einig, den Shitstorm, den wir da fabriziert haben, war eine schöne PM, aber sorry, machen wir nicht. So, jetzt Stimmbürger. Jo, also es sind zwei Dinge einfach, wieso sich das hochschaukelt. Einmal, die Piratenpartei fordert. Da müsste man die Größe haben, einfach dazu schreiben, also die Piratenpartei durchzustreichen und Nico Kern, europapolitischer Sprecher der Piratenfraktion, fordert, dann wäre diese Welle von der einen Seite so ziemlich abgeebbt. Die andere Welle von der anderen Seite, wie die Frage jetzt vorhin war, ja, wie stellst du dir das vor, Christus? Wenn man das liest, die Piratenpartei fordert von der deutschen Bundesregierung die Einrichtung humanitärer Korridore. Wenn man das Handbuch der Bundesregierung aufschlägt, wenn die Bundesregierung irgendwas beschließt, dann gibt es da welche Diplomaten und so weiter. Da wird das dann verabredet, geht es, die Außenminister hier und da. Also das ist überhaupt kein militärischer Angriff auf irgendjemand oder irgendwie. Das ist diese andere Seite, die eine Welle macht. Und da frage ich mich jetzt, was bringen die Wellen? Und wem bringt denn das jetzt was? Man kann sich ja selber, wie soll ich sagen, ins Nirvana führen. Anstatt diejenigen, die jetzt eine Stunde lang debattiert haben, gefordert hätten, ja, in Jordanien, Libanon, es sind 10 Millionen Flüchtlinge in irgendwelchen Lagern. Haben die eigentlich genügend zu essen? Medizinische Versorgung, wie geht's eigentlich denen? Nur so am Rand, und das sind ja 10 Millionen. Das war's eigentlich schon. Ich grätsch mal kurz rein. Ich schließe jetzt um 20.20 Uhr, also nochmal nur in 3 Minuten, die Rednerliste, weil ich nämlich heute auch noch irgendwann nochmal einen Schluss machen möchte. Also persönlich, weil da bin ich müde. Das heißt, bis 22.20 Uhr dürft ihr euch noch draufschreiben. Wenn die Rednerliste dann leer ist, werde ich mich für heute verabschieden. Falls ihr dann irgendwie offen noch weitermachen wollt, dann macht das ruhig. So, das war die Info. Leichtmatrose, kannst du dich kurz stummstellen? Jetzt kurz mal stumm gestellt, sonst höre ich mich die ganze Zeit doppelt. Nixus. Ja, ich mache es kurz. Ich finde es bemerkenswert, dass hier viele Kritiker, und das ist die absolute, sehr eindeutige Mehrheit, diese PM mit Inhalten füllen, die da nicht drinstehen, um sie dann abzulehnen. Das sind Möglichkeiten, aber das steht da nicht. Wenn hier 2 oder 3, mehr sind es glaube ich nicht, Leute versuchen, ein Szenario da rein zu interpretieren, was völlig okay ist, dann wird die Frage gestellt, ja, das steht da aber nicht, wie soll man darauf kommen? Und da kann ich dann nur sagen, ich wundere mich, dass es anscheinend angesagter ist, ein negatives Szenario zu konstruieren, was da auch nicht steht, statt sich über ein positives mögliches Gedanken zu machen, was da auch nicht steht. Ansonsten gilt, in die PM kann man nicht sämtliche Szenarien, sämtliche Umsetzungen reinpacken, dann ist es keine PM mehr, dann ist es eine längere Abhandlung. Das ist eigentlich alles. Dann Bam Bam nochmal. Also wir sind hier stellenweise jetzt so bei, ich tausche 3 spitze Steine gegen 2 große oder so. Nixus hat, glaube ich, gerade noch Jehova gesagt. Ich finde, wir sollten einfach mal gucken, ob wir nicht irgendwie den Prozess, wie diese PMs freigegeben werden, ein bisschen optimieren können, damit nicht jemand mal versehentlich einen Schnellschuss macht, und vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, das so ein Review einzubauen durch die PR oder so. Das könnte man doch in der Bundes-PR-Sitzung zum Beispiel dann auch mal weiter diskutieren, und insofern halte ich das doch jetzt eigentlich für gegessen. Deswegen haben wir früher inhaltliche PMs auch immer ins CC auf die Liste der Fach-AG geschickt, damit in dem Fach aktive Piraten, die halt eben einfach, wenn dann so Buzzwords da drin vorkommen, direkt drauf reagieren können, direkt sagen können, hey, stopp, wir sagen nicht das und das, weil das hat dann diese und jene Implikation, die das einfach aus dem FF kennen, weil das denen ihr Tagesgeschäft ist. Und die bezieht man damit ein. Und solange halt diese Leute aus diesem Prozess ausgeschlossen sind und nicht damit einbezogen sind und dieser Closed Shop betrieben wird, werden wir uns hier noch ganz oft treffen und uns über missglückte PMs aufzuregen. Gut, also ist ja eigentlich derselbe Vorschlag irgendwie mit einer anderen Methode oder einer ähnlichen. Kann man sich doch echt mal Gedanken drüber machen. Gut, aber wir waren beide nicht auf der Rednerliste. Rednerliste, aber gut. So, Zeile 17 ist leer, Zeile 18, Zeile jetzt 17 ist Förmchen. Schreibi? Moment. Und irgendjemand, ich habe gerade aus dem Augenblick gesehen, dass irgendjemand in Zeile 19 irgendjemanden auf der Rednerliste überschrieben hat. Wie auch immer sich noch auf die Rednerliste geschrieben hat, soll mal bitte reinschauen, ob er das war. Ich habe gerade den Namen nicht mehr richtig gesehen. Schreibi bitte. Ich weiß nicht, ich habe auch gar nichts gesagt. Ich höre eigentlich nur zu, mit einem Ohr. Nee, du stehst in Zeile 17 in der Rednerliste. Ich habe das Pad überhaupt nicht auf. Tja, dann trollt irgendwer. Gut, dann machen wir weiter mit Enervigo. Ich möchte was Sebastian sagen eben. Er hat gesagt, was machen wir denn im Tagesgeschäft? Was will Christus im Tagesgeschäft machen? Ich habe ganz zu Anfang eben schon mal gesagt, wenn man einen Workflow hat und es gibt einen Workflow für die Presse und es gibt auch einen Workflow für die Freigaben, dann wäre es eine Möglichkeit, dass man sensible Themen besonders beobachtet, dass man Buzzwörter hat. Und genauso machen das andere Parteien bei Pressemitteilungen auch. Wenn in der SPD irgendeine Pressemitteilung verschickt wird, wo in der Überschrift Steuererhöhung steht, dann ist das ein ganz sensibles Thema. Dann wird die anders behandelt als wenn da irgendein Kommunalpolitiker irgendwas von sich gibt. Und genau so eine Möglichkeit könnte man auch hier in der Pressearbeit einführen, dass man sagt, die Piraten reagieren auf bestimmte Sachen sehr sensibel. Und wer die Piraten seit 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahren kennt, weiß eigentlich im Vorhinein, auf was für Sachen sie sensibel reagieren. Ja, und dann muss man einfach dafür sorgen, dass die Provokation, die man eigentlich nach außen an die Presse geben wollte, so gemacht wird, dass sie nicht nach innen fällt. Und das fällt nicht da, oder das hat nichts damit zu tun, dass man die normale Pressearbeit hinten runterfallen lassen muss. Ich denke, das ist auch nicht Sinn dieser Diskussion. So, und jetzt nochmal Serien. Ja, ich weiß nicht, was hier im Pad gerade los war. Irgendjemand hat erst zweimal mit Nixus überschrieben und jetzt ist Nixus komplett gestrichen. Keine Ahnung. Ja, im Endeffekt eben wurde gesagt, es sei angesagter bei der Pressemitteilung jetzt Negatives rein zu interpretieren, was da nicht steht. Wenn man aber Positives da rein interpretiert wird, dann würden die Kritiker bemängeln, dass das eben halt auch nicht da steht. Stimmt tatsächlich beides? Ist beides so vorgefallen, sowohl im Vorlauf in den letzten 2, 3 Tagen wie auch heute in der Sitzung hier? Fakt ist aber auch, gewöhnt euch einfach mal dran, dass Politik eine Sache der Andeutungen ist. Und mit Andeutungen bedeutet letzten Endes, dass wir hier schlicht und ergreifend gucken müssen, welche Assoziationen ruft das hervor. Die erste Assoziation, die das bei einigen offensichtlich hervorgerufen hat, waren eben nicht positive Dinge, sondern das Thema Korridor in Osteuropa, Bundeswehr in Osteuropa oder deutsche Soldaten in Osteuropa. Und ja, das ist halt was, was tatsächlich im Nachhinein ein größeres Problem ist. Weil wenn das nicht den Mitgliedern als Assoziation kommt, sondern der Presse, ich befürchte, dass es dann bitterböse kracht, sofern wir relevant genug dazu sind. So, ich werde mich dann jetzt, denke ich, verabschieden. Ich habe irgendwie noch Dinge zu erledigen. Christos, ist das okay oder soll ich noch bleiben? Nee, aus meiner Sicht ist es okay. Also ich bin jetzt, weiß ich nicht, oder gibt es jetzt irgendwie dringend noch irgendwas Neues zu besprechen? Also wenn ihr könnt natürlich weitermachen, aber ich kann dann und werde dann einfach nicht mehr moderieren, weil ich muss dann langsam mal irgendwie mich fertig machen abends. Christos, darf ich einen Vorschlag machen? Schalt das Ding ab, komm mal ein bisschen runter, leg dich ins Bett, ganz ehrlich. Nee, passt schon, ist in Ordnung. Ich brauche nur 2 Minuten, ich hole mir noch ein Bier und dann komme ich hoch. Bis gleich. Okay, dann sag ich schon mal schönen Abend, ich muss mich mal noch um Dinge kümmern. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.